Also ich finde Opern heutzutage sowieso Quatsch. Die wahren Opern finden in den Stadien bei Rockkonzerten statt. Da haben wir alles. Da haben wir eine Bühnenshow. Das Einzige, was nicht operngerecht ist, dass es ein Drama zur Grundlage hat, sondern dass es einzelne Liedtexte sind. Aber wenn man will, kann man aus allen Liedtexten, die dort aufgeführt wurden, mit links eine kleine Story machen. Das ist für mich auch eine wichtige Grundlage für eine Oper. Ein irgendwelches dramatisches Ereignis, zum Beispiel die Irrfahrt des Odysseus, dass da noch kein Mensch drauf gekommen ist, mal das als Oper zu machen. Dabei bietet es sich an, verschiedene Stationen mit verschiedenen Ereignissen. Die Großklammer ist die Heimfahrt Odysseus. Wunderschön bietet sich an. Sirenenmusik, die ich mir wirklich nur mit 10 bis 15 Terminen vorstellen kann. 10 oder am liebsten wäre mir sogar 15, obwohl es da eher schon Geräuschcharakter annehmen kann. Das muss man sehen, das muss man probieren. Wie gesagt, ich habe aktuell hier zurzeit 4 Termine rumzuliegen. Mich kostet ein Lächeln, noch 6 dazu zu bauen und dann probiert man es mal. Es kann ein schöner Dreiklang entstehen. Es kann aber auch was anderes entstehen. Aber es entsteht auf jeden Fall mehr als ein Sinuston. Und das kommt für mich dem Sirenengesang am nächsten. Denn wir wissen nicht, wie es geklungen hat. Ingolf lötet. Währenddessen spricht er über Oper, genauer gesagt über sein ganz privates, subjektives Ideal, über die künstlerischen und institutionellen Maßgaben eines rundum gelungenen Musiktheaters. Ingolf Hädicke, 72 Jahre alt, ehemaliger Leiter der Phonothek des Musikwissenschaftlichen Instituts der Berliner Humboldt-Universität und passionierter Hobby-Elektroniker, entwirft Szenen, Situationen, Dramaturgien und wird dabei von dem Komponisten Hannes Seidel und dem Filmemacher Daniel Kötter mit Mikrofon und Kamera begleitet. Auch beim Frühstück, beim Rauchen auf dem Balkon, beim Einkaufen oder beim Gang in die Kneipe sind Seidel und Kötter dabei. 24 Stunden lang wird Ingolfs Leben dokumentiert. Von diesem Material ausgehend entstand zwischen Oktober 2015 und Juli 2017 ein 6-teiliger Musiktheaterzyklus. Ingolf. Ein Gesamtkunstwerk aus Filmkonzert, Installation, Werkstattbegehung, Interventionen im urbanen Raum und Orchesterkonzert. Der Ausgangspunkt, Ingolf Hädicke für einen Tag morgens vom Aufstehen bis abends zum Schlafengehen mit der Kamera zu verfolgen und ihn dabei zu befragen, wie seine Oper aussehen müsste, produziert ein Spannungsverhältnis zwischen Alltagsrealität, die etwas ist, was sozusagen dem emphatischen Opernbegriff eigentlich immer entgegengesetzt ist. Es gibt, glaube ich, relativ wenig Alltagsopern. Die Oper in der Hochphase ist natürlich etwas, was eher über Dramatik und über existenzielle Fragen wie Liebe und Tod nachdenkt. Und auch seine Oper ist genau das. Also seine Vorstellungen einer Oper, die sich dann dem Moment, wo die Sirenen, die so schön singen, dass Odysseus bereit ist, sein Leben dafür zu geben, natürlich zu oszillieren beginnt. Dann kann man anfangen, daraus Stücke zu machen aus dieser produktiven Situationen zwischen zwei Momenten, die ja auch diesen komischen Antagonismus herstellen, der, glaube ich, in den Köpfen von sehr vielen Menschen ist, zu sagen, die Schönheit ist in der Kunst und irgendwie im Alltag brauche ich das vielleicht nicht so stark, wo das ja dann auch mal in Frage gestellt werden kann, wenn ich das auf der Bühne umdrehe. Raus aus dem Theater, aus dieser bürgerlichen Muffbude, wo man 3 Stunden stillsitzen muss und so weiter. Deswegen raus aus so einem Haus. Ich sage, es kann ja drin stattfinden. Aber die Befreiung wäre für mich schon, wenn Publikum frei stehen kann, sich frei bewegen kann. Die klassische Situation, wie ich nur Oper noch vertrage, per Video mit Rauch und Kaffee trinken, hin und her laufen. Und das möchte ich auch gerne allen Zuschauern ermöglichen, dass sie nicht gebunden sind an einen Sitz, der nach einer Stunde drückt, egal wie weich er ist. Und der Ellbogen, der stößt der Nachbar gegen und alles diesen Unsinn, den diese geschlossenen Räume mit sich bringen. Alle können rumstehen, es können auch Bänke sein, aber sie können sich mal einen Kaffee holen vom Kiosk, der da in der Nähe steht. Ich möchte, dass die Oper so wird, wie sie früher war, als Fressen und Saufen und da vorne bemüht sich irgendein Dirigent, irgendeine schlaue Oper zu spielen. Und wenn der Dirigent Glück hat, wird 5 Minuten mal zugehört, ansonsten wird weiter gefressen. So war es ja mal. Ich will, dass sie das Recht haben, ohne dass alle Leute aufstehen müssen, damit sie aus der Schulreihe kommen. Wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie eben einfach. Meine Lieblingssituation. Eine Situation schaffen, wo man einfach gehen kann, ohne dass man dabei andere stört. Man geht einfach weg. So, wir gehen doch jetzt. Das Musiktheater Ingolf von Kötter und Seidel stellt alles andere als ungebrochene Realisierungen von Ingolf Hädiges Entwürfen dar. Dazu waren die ästhetischen Differenzen von vornherein zu eklatant. Was entstand, ist vielmehr das Ergebnis eines produktiven Antagonismus, die künstlerische Anverwandlung einer sozialen Situation. Wenn's Ihnen nicht gefällt... Gehen Sie eben einfach. Wir nehmen uns einfach einen Menschen und setzen diesen Menschen in seiner ganz normalen alltäglichen Umgebung zusammen mit der Frage, wenn du jetzt eine Oper schaffen müsstest, wie müsste die aussehen? Nicht um uns selber aus dieser Frage zu befreien, sondern wir fanden die Diskrepanz spannend zwischen der Frage, was machen wir mit diesem Text, weil dann haben wir plötzlich einen Text, der auch Behauptungen aufstellt, Behauptungen über Oper, was es überhaupt ist, Wünsche darüber, was ganz persönlich dieser Mensch möchte und aber natürlich auch ein Verhältnis zwischen dem Leben dieser Person, in dem wir diese Person ja gefilmt haben, also seiner Umgebung, und der Imagination dessen, was Oper wäre, im Kontrast dazu. Alle könnten rumstehen. Es könnten auch Bänke statt Stühle sein. Sie können sich auch mal einen Kaffee holen vom Kiosk in der Nähe. Die Oper so wird, wie sie früher war. Orchestergraben entfällt. Die Instrumentalisten sind auf der Bühne. Und haben vorproduzierte Klänge am Körper. In einem Stick. Die per Funk dann auf eine große Anlage übertragen werden. Denke ich mir das. Dass die handelnden Personen zugleich ihre Instrumente sind. Aber das Entree ist das Entscheidende. Wie immer. Und am besten, alles fängt mit einem Mord an. Thank you. Mein Interesse an Musik ist ein Interesse an sozialen Situationen. Das ist natürlich erstmal eine zugespitzte Aussage, weil es natürlich nicht mehr rein um die Rahmenbedingungen des Hörens geht, aber sie stehen für mich sehr zentral eigentlich meiner kompositorischen Arbeit. Was mich interessiert, wenn ich mich neuen Stücken widme oder wenn ich darüber nachdenke, was ich musikalisch machen möchte, ist jenseits einer Klanglichkeit oder einer bestimmten Form von Form, die mich jetzt gerade interessiert, oder Besetzung, immer auch die Frage, wie wird diese Musik unter welchen Umständen gehört, wer hört sie und was bedeutet das eigentlich für das Hören? Ganz konkret macht es natürlich einen großen Unterschied, ob ich Musik auf Kopfhörern höre, wenn ich unterwegs bin, ob ich in einem Konzertsaal sitze, ob ich Musik höre in einem großen Pop-Setting, wo 40.000 Leute gemeinsam einer Band huldigen. Und all diese Dinge interessieren mich als etwas, was mit Gesellschaft zu tun hat und was ich versuche, in meinen Stücken in unterschiedlichen Arten zu reflektieren. Soziale Situationen erzeugen Klang in künstlerischer Absicht oder als Nebenprodukt. Sie erzeugen Strukturen, Verhältnisse von Kontingenz und Erwartbarkeiten. Diese Strukturen können übernommen und musikalisch erfahrbar gemacht werden. Solche musikalischen Adaptionen bedürfen allerdings eines ästhetischen Apparats, der wenig mit dem zu tun hat, was gemeinhin mit der Tätigkeit des Komponierens assoziiert wird. Folgerichtig ist für Hannes Seidel die prinzipielle Infragestellung des Eingeübten in Form eines methodischen Zweifels gegenüber allen Konstituenten des Musikalischen unabdingbar. Instrumente und ihre Formationen, Konventionen notationaler und medialer Art, Aufführungs- und Präsentationspraktiken, Orte, Räume, Kostümierungen, Begründungs- und Erklärungsstrategien – nichts davon hat für ihn eine Gültigkeit, die nicht auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Dass gewisse Übereinkünfte, Rituale und Codes seit Jahrhunderten legitimiert sind und zumindest im Rahmen ihrer Eigengesetzlichkeit funktionieren, ist für Seidel keineswegs eine Aufforderung zur kontinuierlichen Affirmation, als vielmehr eine Herausforderung, eben jene Funktionen in Frage zu stellen. Ich glaube, dass mein Interesse, mich den Hörsituationen oder der sozialen Situation anzunähern und das musikalisch in meine Arbeit mit reinzuholen, etwas ist, was einerseits entstanden ist aus so einem Missverhältnis zwischen meinen komponierten Stücken und der tatsächlichen Situation und dann auch meiner Erfahrung, aber umgekehrt, dass ich ja sehr unterschiedliche Musik auch in sehr unterschiedlichen Situationen höre oder auch nicht höre. Also vielleicht kam es ein bisschen daher, dass ich gemerkt habe, ich höre ja gar nicht ausschließlich neue Musik und möchte das auch gar nicht überall. Und die Situation in einem Club, in der es um eine völlig andere Form des Hörens und Erfahrens und Spürens von Musik und Klang geht, auch von Dauer, als in einer Auseinandersetzung in einem Konzertsaal, wo ich wirklich irritiert werden möchte, wo ich wirklich nicht unterfordert sein möchte intellektuell, sind ja ganz grundverschiedene. Das heißt, das funktioniert nicht grundsätzlich auf einer musikalischen Ebene, Fragen zu lösen nach Tonalität, Atonalität oder Fragen danach, wie lang Stücke sind, Fragen danach, welche Klanglichkeit adäquat ist oder nicht. Und darüber bin ich eigentlich dahin gekommen. Also eigentlich eher über so eine Erfahrung oder über so eine Befragung dessen, wie ich eigentlich höre. Mit einer solchen Definition des Komponierens ist Risiko ebenso verbunden wie Freiheit. Statt der Tätigkeit des Notenschreibens und Klänge manipulierens, von der her sich alles erklären und vor der jede Hinzufügung sich rechtfertigen muss, so formuliert es der Philosoph Christian Grüni, bilden nun Probleme und Fragen den Ausgangspunkt, die sich nicht von vornherein auf musikalische begrenzen lassen. Eine der ersten Arbeiten Seidels, die diesem ästhetischen Entwurf folgen, ist das 2006 entstandene Ensemblestück »The Art of Entertainment«. Also The Art of Entertainment ist ein sehr frühes Stück, wo ich die Situation der Aufführung zunächst und später, als es für CD produziert wurde, die Situation des CD-Hörens zu Hause versucht habe, ins Stück zu integrieren. Das ist auf einer sehr oberflächlichen Ebene oder auf einer sehr naheliegenden Ebene erstmal das Integrieren sämtlicher anderer Stücke, die an dem Abend auch noch vorkommen. Das Stück samplet ja quasi den Rest des Konzerts, einschließlich dem Applaus des Publikums, dem Reinkommen des Publikums in den Konzertsaal. Und umgekehrt bei der Produktion für CD nimmt es Alltagsgeräusche, die potenziell vorhanden sein könnten, aus dem Nebenraum ebenso auf wie die anderen Stücke, die auf der CD sind. Das ist aber natürlich sozusagen nur die naheliegende oder auffälligste Form, mit der Hörsituation umzugehen in diesem Stück. Denn natürlich geht es auch um bestimmte andere Fragen, zum Beispiel die des Beats oder die des Pulses, der eine große Rolle spielt für das beiläufige Hören. Also Popmusik, die dafür gemacht wird oder die auch funktioniert in Kaufhäusern oder in U-Bahn-Schächten etc., funktioniert natürlich nur, weil sie bestimmte Grundprämissen bestätigt oder weil sie sozusagen sich an bestimmte Regeln hält, die es überhaupt ermöglichen, diese Musik nebenbei zu hören. The Art of Entertainment verweist explizit auf den Akt seiner Aufführung und dessen Rahmung. Es macht sich durchlässig für seine eigene Situation, wobei die Momente und die Art dieser Durchlässigkeit vom Komponisten gesetzt werden. Später macht Seidel sein Konzept einer Überwindung der Hermetik des musikalischen Kunstwerks noch deutlicher. Im Fall der 2010 entstandenen Arbeit »Falsche Freizeit« ist das Stück nicht nur durchlässig für seine soziale Situation, sondern immer auch deren Resultat. Vier ältere Herren sitzen hier auf der Bühne. Sie sägen, hämmern, bohren, zeichnen, filmen. Sie tun das, was sie schon immer getan haben oder schon immer tun wollten. Die vier sind Rentner und zugleich die Protagonisten des Musiktheaters »Falsche Freizeit« von Hannes Seidel und Daniel Kötter. Auf der Bühne gehen sie den Tätigkeiten ihres ehemaligen Berufslebens nach, inzwischen von Erwerbszusammenhängen befreit und damit, so Kötter und Seidel, prädestiniert für die Bühne. Die Geräusche ihrer Arbeit werden zum musikalischen Material. Die Einblicke in ihre Biografien zum Libretto. Das sind Menschen, die ein Wissen haben über bestimmte Tätigkeiten, deren Arbeit aber erstmal gesellschaftlich nicht mehr gebraucht wird. Und wir haben dann gecastet. Das heißt, wir sind in Altenheime gegangen und haben gefragt, wer hat grundsätzlich Interesse. Haben uns die Leute ausgesucht, haben mit denen gesprochen. Haben dann darüber hinaus zufällig Leute getroffen, die vorher schon im Theaterbetrieb gearbeitet haben, was natürlich nochmal eine schöne Doppelung einer Ebene ist, weil deren Jobs auch immer weniger wirklich gebraucht werden. Also das heißt, wir haben einen Theatermaler getroffen und eigentlich wird nur noch geplottet, es wird eigentlich nicht mehr gemalt. Das heißt, es ist nicht nur seine ganz persönliche Arbeitskraft, die nicht mehr benötigt wird, sondern sein Wissen ist auch ein obsoletes geworden. Und nachdem wir dann 4 Menschen gefunden haben, haben wir mit allen 4 erstmal einzeln jeweils eine Woche auf so kleinen Modell-Hobby-Kellern, die wir dann eingerichtet haben, gearbeitet. Das heißt, die haben gearbeitet und wir haben zugehört und zugeschaut und haben dann bestimmte Tätigkeiten isoliert und haben dann gefragt, kannst du das für 5 Minuten machen und so weiter und haben dann daraus eine Partitur geschrieben und haben den Leuten dann gesagt, so von Minute 1 bis Minute 3:20 arbeitest du hier an diesen Spulen und wickelst sie auf und wenn die Spule fertig gewickelt ist, tust du sie in die Schublade und wenn die Zeit noch nicht rum ist, fängst du die nächste an bis 3:20, dann beginnt Schleifen etc. Und das haben die, wenn sie es nicht auswendig lernen konnten, sich irgendwo an den Schreibtisch gekritzelt mit Bleistift, sodass es keiner gesehen hat und dann konnten die das Stück spielen. Die ganze Schaubühne besteht aus Hubpodien. Die sind 7x3 Meter groß. Und dadurch kann man die Tribünen und Bühnen, die kann man verschieben. Verschiedene Bereiche der Wissenschaft haben bewiesen, dass der Mensch eine Maschine ist, ein begrenzter Automat. Im frühen 21. Jahrhundert werden Menschen und Computer verschmelzt. Es wird schwierig zu unterscheiden sein, wo Mensch endet und Maschine beginnt. Eine langfristige Vision könnte sein, dass Mensch und Computer die Geschichte von Mensch und Natur simulieren. Es gibt immer noch große offene Fragen. Sie haben zu tun mit der Essenz des Bewusstseins, Charakters, der Persönlichkeit oder Identität und all seinen Merkmalen, die traditionell verbunden sind mit einem biologischen, lebenden Wesen und mit den Menschen im Besonderen. Die Kontextverschiebung, die in falsche Freizeit stattfindet, resultiert in einem Stück, das sinnfällig werden lässt, wie Musiktheater im 21. Jahrhundert funktionieren kann. Frei von Prätention und Pathos, konzeptionell stringent und ohne das aufgebauschte Bedeutungsgewand des großen Stoffes. Während in The Art of Entertainment die Distinktion zwischen Musik als artifizieller Setzung und sozialer Situation nur angekratzt war, so wird in Falsche Freizeit das Moment der Verunklarung noch zugespitzt. Nichts ist hier ausschließlich musikalisch, zugleich aber lassen sich keine plausiblen Grenzen zwischen dem Diskursiven, dem Darstellerischen und dem Musikalischen ziehen. Musik wird zum intrinsischen Bestandteil eines Gefüges, aus dem sie sich nicht herauspräparieren lässt. Der breiter gefasste Dow Jones Index gab erneut um 0,5% nach, sein Endstand 15.334 Punkte. Sie können nicht vorhersagen, wie die Leute sich verhalten werden, es sei denn, es gäbe einen Trick. Und dieser Trick ist genau das Seil an... Gewissermaßen den Substraten des Sozialen nähert sich Hannes Seidel in der Trilogie »Ökonomien des Handelns«, die zwischen 2013 und 2016 wiederum gemeinsam mit Daniel Kötter entstand. In 3 abendfüllenden Arbeiten wurden mit den Mitteln filmischer und musikalischer Gestaltung die grundlegenden Bedingungen sozialen Handelns untersucht. In den drei Teilen mit den Titeln bzw. Themen Kredit, Recht und Liebe geht es um die globale Wirkmacht ökonomischer Systeme, um die Utopie neuer normativer Ordnungen sowie um gesellschaftliche Bindekräfte jenseits von Handel und Gesetz. Die, die es etwas positiver sehen, sagen, das ist der einzig richtige Weg und da ist noch längst keine Blase in Sicht. Plakativeres Beispiel, der San Andreas-Graben. Erdbebenforschung hat genau dasselbe Problem. Sollen wir jetzt doch mal einen Tower in San Francisco bauen? Ja oder nein? Der Graben wird aufgehen, so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Frage ist nur, wann? Und die Frage ist ja nur, will der auch zurückzahlen? Und tut er alles Mögliche, um zurückzuzahlen? So wie ich gehört habe, machst du hier so ein Microfinance, ne? Das ist ja zum Beispiel so ein interessantes Phänomen. Die Entscheidung, uns einer Trilogie zuzuwenden, die mit so ganz großen Begriffen arbeitet, die aber erstmal eben keine konkrete Klanglichkeit oder Visualität haben, ist genau an dem Punkt gefallen, wo wir gemerkt haben, nach den Stücken Falsche Freizeit, Freizeitspektakel, uns eine neue Aufgabe zu stellen. Also weil es ganz klar war, das, was wir da geschafft haben, nämlich akzidentielle Klänge, die entstehen, wenn ich zufällig bei der Arbeit Geräusche produziere, zu musikalisieren, das können wir. Das in ein Setting zu setzen, wo es visuell auch ansprechend wird, das kann man auch machen, das geht. Das hat auch eine gewisse Virtuosität. Aber sowohl Daniel als auch mich interessiert eigentlich nicht oder hat auch nie interessiert, jetzt da drin in so eine Verfeinerung zu gehen und zu sagen, jetzt machen wir nochmal ein Stück mit genau demselben Sujet und wir wissen schon genau, was wir machen, aber jetzt werden die Klänge nochmal andere etc. Sondern wir arbeiten eigentlich exemplarischer oder grundsätzlicher. Also weil für uns die Frage, was ist Musiktheater? Also in welchem Verhältnis steht Sehen und Hören und welche Form kann das annehmen, um bestimmte musiktheatrale Gedankengänge zur Geltung zu bringen, viel interessanter ist, als sich jetzt ein bestimmtes Genre selber zu wählen und das zu unserem Genre zu machen. Die Trilogie folgt weniger einem Narrativ, sondern stellt einen Komplex lose verbundener Situationen vor, in denen Menschen agieren. Man sieht und hört unter anderem Banker bei der Verrichtung ihres Tagesgeschäfts, den Chor der Deutschen Bundesbank, einen Geräuschemacher bei der Vertonung eines Stummfilms, Rechtswissenschaftler im Gespräch über neue Weltordnungen, eine Grillparty, Songs von Johnny Cash, einen Mann, der stoisch durch eine Schneelandschaft in Richtung Nordkap läuft, während die Tropfen schmelzender Eisblöcke Instrumente zum Klingen anregen. Bei Kredit, Recht, Liebe, was natürlich spätestens beim zweiten Teil Glaube, Liebe, Hoffnung als Schatten sozusagen immer bei sich getragen hat, ist es natürlich so, dass die Begriffe erstmal vielleicht abstrakt sind. Gleichzeitig sind es, deswegen heißt das Ganze ja Ökonomien des Handelns, Begriffe, die unser Handeln tagtäglich ganz konkret beeinflussen, ohne dass wir direkt zurück beeinflussen können. Und Kredit ist natürlich eine Glaubensfrage. Also die Idee, das, was wir sozusagen als Geld behaupten, ist ja kein Geld mehr, schon der Geldschein ist ja sozusagen nur noch ein Versprechen auf die Münze. Und in dem Moment, wo wir sagen, das ist so und wir permanent eigentlich sozusagen nur eine Behauptung aufstellen oder ein Versprechen auf etwas, sind wir ganz schnell bei einer musikalischen Form, wie eben einem, in dem Fall einem Stummfilm, der live vertont wird und permanent fiktionalisiert wird und permanent das Versprechen gibt auf den Moment, der noch kommt. Und dann haben wir quasi eine Handlung. Und dann sind wir wieder ganz konkret in der Situation, dann können wir auch ganz konkret wieder ein Bild oder eine Allegorie finden, die dem entspricht. Und das gilt eigentlich für alle drei Stücke, dass wir diese Begriffe zu einem gewissen Zeitpunkt wieder auf eine konkrete Situation zurückführen oder auf eine konkrete Struktur, die für uns klanglich, räumlich und zeitlich sehr schnell wieder zu einem musiktheatralen Medium führt. Wo Grenzen aufgehoben worden sind, zugleich neue Grenzen geschaffen worden. Und zwar nicht nur an den Außengrenzen, und das scheint mir ein wichtiger Aspekt für den Begriff der Grenze. Also an den Außengrenzen ist es sozusagen die klassische territoriale Grenze. Aber die Grenze wurde zugleich neu konstituiert, erfunden, und sie wurde fließend. A global legal order, or sort of the constitution of how we want to live henceforth, is such a complex matter and has so much to do with contradicting interests and pre-existing hierarchies that I'm not sure that could be properly taken account of by a performance or a piece of music. A text is the one thing that I can do. If anything, I can write a text. An opera could combine both. Yeah, but what's wrong with power? Nothing. Nothing is perfect. Nothing and everything. But sooner or later, it will meet power. It will touch power. It will be infected by power. It will infect power. In the end, I think we don't need to come to kind of a constitution formulated on an island by a couple of so-called intellectuals. Let's be honest, that is far beyond our possibilities. On this side of the law, on this side of the law, who is right, who is wrong, who is right, who is against the law? Most lowly gatekeeper, but from room to room stand gatekeepers, each more powerful than the other. I find it appropriate that it's really wet and sticky and dirty. Für mich oder für uns war eigentlich entscheidend, ein Format zu finden, was mit dem Thema in einem interessanten Verhältnis steht. Und zum Beispiel Liebe hat innerhalb des Films natürlich keine konkrete Handlung oder auch erstmal keinen direkten Bezugspunkt zu dem Thema im Sinne von, es gibt keine Zweierbeziehung, aber auch keine Dreier- oder Viererbeziehung, es gibt überhaupt keine Geschichte um Liebe. Das, was aber sehr konkret für uns war, war zu sagen, was ist denn die künstlerische Auseinandersetzung mit Liebe, weil Liebe ist ein Begriff, der wahrscheinlich am stärksten von den drei Begriffen mit Musiktheater verknüpft ist, von vornherein. Und wenn nicht überhaupt mit Musik, ist es eigentlich das Thema von Musik und genauer von Songs. Und daher ist sozusagen das Bühnensetting, nämlich ein großes Band-Setup und dazu sozusagen ein Live-Video, genau das, was dann unser Sujet geworden ist, zu sagen, wir machen einen Extended Love Song. Und insofern gibt es eine sehr starke, konkrete Anbindung wieder an eine bestimmte Situation, die mit Liebe sehr viel zu tun hat, die natürlich nicht mit dem Erfahren von Lieben als Subjekt zu tun hat, aber mit der Begrifflichkeit und auch mit allem, was da reingepackt wird in diesem Container. Das kommt ja viel mehr aus den Liedern als aus den Erfahrungen der einzelnen Menschen, was dieser Begriff alles mit sich bringt. Thank you. Die Demarkationen zwischen Film und Bühne, Aufzeichnung und Echtzeit, zwischen Musik und Geräusch sind in Kredit, Recht, Liebe, Ökonomien des Handelns verwischt, ineinander geblendet. Diese Ambiguität ist auch dem Produktionsprozess eingeschrieben. Die Rolle der Akteure ist hier nicht diejenige bloßer Ausführender. Die Musiker sind nicht Begleiter der Szenerie, ebenso wenig ist die Rolle des Komponisten darauf reduziert, lediglich die theatrale Realisierung seiner Partitur mitzuvollziehen. Vielmehr wird er zum Beteiligten an einem Gestaltungsprozess, in dem die tradierten Konventionen und Codes des Komponierens ihre Zweckmäßigkeit weitgehend verlieren. Sabah al-Khair, Almania. Good morning, Deutschland. Sabah al-Khair, Almania. Good morning, Deutschland. Sobah al-Hamegi be-Khair, Alman. Rosh Bash, Alman. Good morning, Deutschland. Good morning, Deutschland. Noch weiter entfernt von einer solchen Aufgabenverteilung ist Hannes Seidels Radioprojekt Good Morning Deutschland, das im Mai 2016 begann und bis heute Bestand hat. Seidel reagierte mit dieser Arbeit ganz akut auf eine gesellschaftliche Realität, auf die Flüchtlingskrise in Europa, die im Sommer 2015 ihren Höhepunkt erreicht hatte. Basis des daraufhin konzipierten Projekts war die Initiierung sozialer Orte in Form von Radiostudios in drei Flüchtlingsunterkünften. Orte der Produktion und der Begegnung und zugleich eine lokale Bühne für alle, die partizipieren wollen. Die Frage, ob es sich hierbei um Kunst, um Musik, um eine Komposition handelt, kann gestellt werden, erweist sich letztlich allerdings als wenig produktiv. Die Stärke dieses Projekts besteht womöglich gerade darin, dass es sich nicht mühelos labeln lässt und, wie Seidel es selbst formuliert, der Tätigkeit des Komponierens den letzten Rest an Selbstverständlichkeit nimmt. In die gleiche Richtung zielt Salims Salon, ein weiterer sozialer Ort, den Hannes Seidel im Jahr 2017 initiiert hat. Salims Salon ist ein Raum für Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher kultureller Herkunft, die sich in diversen Ansätzen und Entwürfen mit dem Fremden, dem Anderssein auseinandersetzen. Vier Elektromusiker aus Ägypten, England, Kamerun und der Demokratischen Republik Kongo bewegen sich in individuellen musikalischen Idiomen, deren experimenteller Ansatz sich nicht in die Kategorien postkolonialer Zuschreibungen fügt. Also bei Salim Salon war es so, dass ich die Frage nach dem Fremdsein, ich hatte nach was gesucht, was das mit was anderem verknüpft als der sehr einfachen Frage, sozusagen, ich bin als Mensch ein Fremder in einem anderen Ort. Also ich bin jetzt als Europäer in Kairo fremd oder ich bin als Kamerunerin in Berlin fremd. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sicherlich politisch von hoher Brisanz ist, die aber sozusagen klanglich jetzt erstmal noch nicht sehr weit führt. Was für mich dann spannend wurde, war die Auseinandersetzung mit Musikerinnen und Musikern einerseits, die experimentelle Musik machen, aber in einem Setting, wo die Infrastruktur dafür überhaupt nicht gegeben ist, so wie wir das kennen hier in Europa. Und nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Menschen, die sehr experimentell klanglich arbeiten, die mit Geräuschen und mit Formaten arbeiten, die über mehrere Stunden gehen und so. Und das Schöne ist ja tatsächlich, dass die Vernetzung dieser Szene durch Internetseiten wie SoundCloud sehr groß geworden ist. Und das heißt, plötzlich tauschen diese Leute sich auch aus. Und da habe ich dann über eine längere Recherche mir vier Leute zusammengesucht, wo ich das Gefühl hatte, dass es sowohl in der Auseinandersetzung über diese Form des Fremdseins in seinem eigenen Setting, in seiner eigenen Kultur. Und dann bin ich aber auf eine andere Form der Auseinandersetzung des Fremdseins gestoßen, die musikalisch für mich interessant wurde, nämlich Menschen, die improvisieren, was ich nicht tue. Wie gehe ich damit als Komponist um? Das heißt, wir haben zwei ganz unterschiedliche Formen von Zeitlichkeit. Bei Salims Salon geht es nicht darum, etwas Fertiges, Eingeübtes vorzuführen, als vielmehr subjektive Positionen zur Diskussion zu stellen. Der Begriff des Salons als intellektueller Begegnungsstätte, vor allem des 19. Jahrhunderts, ist hierbei nicht ohne Bedacht gewählt. Die Gäste von Salims Salon improvisieren solistisch oder im Zusammenspiel nicht nur für das Publikum, sondern und vor allem füreinander. Das war für mich dann eine Auseinandersetzung, die sich wunderbar überlagern ließ. Also diese zwei Formen, eine inhaltlich-thematische Auseinandersetzung, die sich auch über Interviews dann in dem Stück eigentlich widerspiegelt, die dann in eine Textebene reingeflossen sind, die ich komponiert habe. Und die läuft quasi vor der Bühne und auf der Bühne ein Setting, was hier tatsächlich erstmal sozusagen eine Hörsituation erstmal konstruiert. Ich setze vier Impro-Musikerinnen auf die Bühne und deren Situation ist nicht die, wir spielen jetzt fürs Publikum, sondern sie haben einen Hörplatz, einen Ort, wo sie sitzen und Tee trinken können auch und sich zuhören und einen Ort, wo sie spielen. Und sie tauschen sich aus. Sie dürfen nicht einfach immer alle spielen, sondern es gibt eine Grundregel für die Musikerin, die wir gemeinsam dann erarbeitet haben. Wenn eine Person spielt, darf diese Person durchaus jemanden einladen, über Blicke mitzumachen. Es kann aber nicht einfach jemand dazukommen. Und da gibt es sozusagen diese Auseinandersetzung, die nochmal anders für das Publikum in mehreren Schleifen das Hören und das Zuhören einer Person, die zuhört, reflektiert. Also es gibt eben nicht nur einfach Musiker auf der Bühne und ich höre denen zu, sondern ich habe eine Textebene, die teils biografisch, teils historisch in Abriss auch über diese koloniale Verbreitung der getakteten europäischen Zeit erzählt, aber halt auch die Form des Fremdseins sowohl biografisch als auch klanglich reflektiert. Dann höre ich dieselben Personen, die das sagen, und höre ihnen beim Musizieren zu und ich sehe Leuten beim Zuhören zu. I see more and more people who are insisting in putting traditional music influences or local music in their own compositions, as they want to reappropriate this kind of music. I've heard once an Indonesian band playing African drums, for example. We are influencing each other all the time. I heard things from Iran, from Lebanon, from North Africa as well, like Algeria or Egypt, from people who really want to create something new. And not straightforward from the colonizer. The ex-colonizer. The Western world, basically. I mean, the Western world, basically. Hannes Seidels einziger kompositorisch zu nennender Eingriff in die beschriebene Situation des Vorspielens und Zuhörens besteht in ihrer zeitlichen Formung. Die Folie der Performance ist ein vorproduziertes Tape. Lediglich die Rahmung des musikalischen Geschehens ist damit gesetzt. Insoweit konzipierte Seidel Salims Salon als denkbar offene Form, als performative Situation, in der vier Musiker den westlichen Blick auf das Fremde dekonstruieren, von ihren Erfahrungen und ihren künstlerischen Ideen berichten, über Identitäten und Klischees sprechen und gemeinsam musizieren. Kritik an diesem Setting gab es dennoch. Noch nie vorher ist es so präsent gewesen, dass ich nicht auf der Bühne bin. Es wurde mir vorher nie irgendwann mal vorgeworfen, mal gar nicht, aber es wurde auch nie in Frage gestellt, dass ich am Mischpult sitze, wo genau mein Platz ist natürlich, weil ich sozusagen die Klangregie übernehme und in dem Stück als die Person fungiere, die das Verhältnis zwischen diesen vier Klängen und der Textebene eigentlich ausbalanciere, mehr nicht. Und über dieses Reflektieren der eigenen Position, über das Reflektieren dieses Verhältnisses zwischen improvisierter und komponierter Musik, kommt sofort plötzlich die Instanz zu sagen, ja, aber du bist ja plötzlich sozusagen derjenige, der die Fäden in der Hand hält. Und das kam sofort auch als Vorwurf, teilweise auch als Frage formuliert, was es nie ist eigentlich. Also derjenige, der die Klangregie führt, hat, man könnte sagen, die Fäden in der Hand. In der Regel ist es ein Dienstleister im Dienste der Musikerin auf der Bühne. Und so ist es auch bei dem Stück. Und das ist aber natürlich eigentlich großartig, dass wir zu einem Punkt gekommen sind, wo plötzlich eine gegebene Hörsituation im Kopf der Zuschauerinnen und Zuschauer, das steht ja nirgendwo, eine Irritation auslöst über das eigene Hören und über das Verhältnis dieser ganzen Situation, in der ich gerade bin. Und das heißt, da sind wir ganz tief in so einen Moment reingedrungen, vermutlich auch, weil der postkoloniale Diskurs gerade so wahnsinnig intensiv geführt wird, auch mit sehr schnell hochkochenden Emotionen, die alle vorhanden sind und jetzt auch sozusagen Raum bekommen können. Und da sind wir mittendrin. Und plötzlich kann man auch gar nichts mehr richtig machen. Und das ist auch, glaube ich, wichtig. Es geht auch nicht darum, was richtig zu machen. Es geht aber darum, eine Sprache zu finden und eine Form zu finden. Und dann sind wir genau bei dem Punkt des Hörens, der mich interessiert, zu sagen, wenn Hören als soziale Situation etwas ist, was ich herstellen möchte, dann ist das natürlich etwas, wo ich bestenfalls anders rausgehe und sage, die soziale Situation, so wie sie ist, muss sich ändern, damit sich das Hören ändert. When I started, I've been playing acoustic guitar and poetry. I've always been on stage. And then I finished my studies and I left Germany. And in my head, I was going to leave Germany forever. It was during that time that I kind of rejected entirely the Western canon. Found it deeply problematic because I found myself, you know, performing in places like the Royal Albert Hall, and I don't want this to sound racist. Zumal mit seinen jüngeren Arbeiten erweist sich Hannes Seidel als ein ganz und gar gegenwärtiger Komponist. Als ein solcher nämlich, dem das Komponieren per se, das selbstreferenzielle Ersinnen und Konstruieren klanglicher Gestalten, zum Problem geworden ist und dem die stete Frage nach der Bedeutung des eigenen Tuns als unerlässlich gilt. Musik, sagt er, gibt Auskunft über Menschen. Sie, uns und mich zu beobachten und diese Beobachtungen hörbar werden zu lassen, mit dem Ziel, mehr davon zu verstehen, wo und wer wir sind. Darin besteht mein Interesse an Musik. What is the orchestra? Who is the conductor? What social model is that? It's very clear. In that particular tradition, you have the grand auteur, composer, beholden God creature. You have the interpreter, the priest, conductor, and you have a clear hierarchy of power. So we have a model of perfect 19th century society. Functioning like a musical clockwork, which deeply relates to the idea of Europe, imagining itself as a time-conscious civilization on opposition to a timeless other. Possession of a public clock was part of every European city self-identity. The possession of a public clock was part of every European city's self-identity. Clocks are a symbol of power given from father to son. Clock time has always been cultural and political. This has been made most obvious by the agreement to conduct clocks worldwide by the Greenwich Mean Time in 1884. Since then, the moon did not correspond to the highest point of the sun anymore, but only in relation to London's timekeeping Royal Observatory. During the age of the sundial, the length of days waxed and waned in unison with the Earth's elliptical orbit around the sun, making the hours of the day appear shorter in winter and longer in the summer. But the mechanical clock divorced itself from the visible oscillation of the planet around its stars and began counting the hours even whilst the sun was out of sight. So, life in an orchestra is a very hierarchical, very quite rational ordered structure, but essentially unevolved. Mm-hmm. Situationen schaffen. Zur Arbeit von Hannes Seidel. In der neuen Musik brachten wir eine Sendung von Michael Repan. Es sprach der Autor. Die Redaktion der Sendung hatte Caroline Neujoks. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.